Kundgabe 2548. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.11.1942. Verzichtleistung auf irdische Güter. Ausgleich geistiges Gut. Der Welt zu entsagen erfordert Willenskraft, also Unterstützung göttlicherseits, so des Menschen Wille selbst zu schwach ist, das heißt, die Welt noch verlockend für ihn ist. Es ist eine Gnade, die durch Leid und Entsagung erworben ist, wenn sich der Mensch leicht von der Welt und ihren Gütern, also von der Materie, lösen kann. Doch es muss diese Gnade angestrebt werden, das heißt, es muss der Mensch wollen, dass er unberührt bleibe von den Reizen dieser Welt. Es kann dies bewusst geschehen, aber auch dann ist dieser Wille vorhanden, wenn der Mensch sich jeden Begehrens enthält, wenn er sich ergeben in die Entsagungen fügt, die ihm vom Schicksal aus zugedacht sind. Die Versuchungen werden immer wieder an ihn herantreten. Und dann muss der bewusste Wille einsetzen, sich der irdischen Freuden zu enthalten. Dann wird seine Willenskraft immer stärker werden. Und er ist zum Überwinder der Materie geworden. Im gleichen Maß, wie er der Welt entsagt, reift er an seiner Seele. Denn er wird immer den Mangel an irdischen Genüssen auszugleichen suchen mit geistigen Gütern. Er wird, so er geistiges Gut noch nicht bewusst anstrebte, nachdenklich werden über die Welt, über die Erde, ihren Zweck und den Zweck seines Erdenlebens. Und er wird leicht eindringen in geistiges Gebiet, weil ihn keine irdischen Fesseln zurückhalten von dem Flug zur Höhe, in das geistige Reich. Und was ihm nun geboten wird, wiegt die irdische Freude ums Vielfache auf. Was er zuvor noch mit Entsagung aufgab, bedeutet für ihn nun keinen Reiz mehr. Und sein Verlangen gilt nur noch den geistigen Gütern, deren Besitz ihn unsagbar beglückt und in völlig anderen Sphären weilen lässt, obgleich er noch auf der Erde ist. Niemals aber können beide Güter zugleich von dem Menschen empfangen werden. Die Erde und das geistige Reich sind zwei getrennte Welten, die nur unter Verzicht der einen den Menschen beglücken können. Die geistige Welt fordert völlige Verzichtleistung dessen, was auf Erden begehrenswert ist. Um aber dann den Menschen überreich zu bedenken mit Gütern, die ungleich wertvoller sind als die Erdengüter. Solange den Menschen noch Dinge der diesirdischen Welt reizen, ist er noch nicht aufnahmefähig für das, was ihm aus dem geistigen Reich geboten wird. Also muss er zuvor sich lösen, das heißt, sich freimachen von irdischen Begierden. Er muss stille sein in Gott, nichts mehr verlangen von seinem Erdenleben. Er muss sich Gott vertrauend hingeben und aus seiner Hand empfangen, was Gott ihm bieten will. Dann wird er geistiges Gut in Empfang nehmen können, je nach Stärke seines Begehrens. Denn so wie der Mensch bereit ist, irdisches Gut hinzugeben, ist er frei von der Ich-Liebe. Es hat sich diese gewandelt zu uneigennütziger Nächstenliebe. Er ist bereit zu geben, weil er nichts mehr für sich verlangt. Also wird die Verzichtleistung den Gütern der Welt gegenüber immer eine Liebetätigkeit nach sich ziehen. Denn so wie er geistige Gabe empfängt, drängt ihn diese zur Weitergabe von geistigem wie auch irdischem Gut, weil er nun im Liebeswirken Gottes steht und nicht anders kann, als gleichfalls in Liebe zu wirken. Und darum muss der Mensch ständig einen Kampf führen gegen die Anfechtungen der Welt. Das heißt, er muss die Reize dieser zu überwinden suchen, weil er nur dann die Bindung mit der geistigen Welt herstellen kann, die ihm nun Güter einträgt, die Bestand haben, auch in der Ewigkeit. Amen.